Es ist 13 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Michaela Rensing. Guten Tag. Der CDU-Politiker Löbel legt mit sofortiger Wirkung sein Bundestagsmandat nieder. Löbel zieht damit die Konsequenz aus der Affäre um Geschäfte mit Corona-Masken. Der Abgeordnete aus Baden-Württemberg soll wie sein CSU-Kollege Nüßlein für die Vermittlung von Corona-Schutzmasken hohe Provisionen kassiert haben. Stefan Bugert für WDR aktuell. In einer Pressemitteilung heißt es, um weiteren Schaden von meiner Partei abzuwenden, lege ich mein Bundestagsmandat mit sofortiger Wirkung nieder. Zitat Ende. Der Bundestagspräsident habe die Erklärung zur Niederlegung des Mandats bereits erhalten. Löbel stand seit Tagen unter Druck, weil seine Firma Kaufverträge über Schutzmasken vermittelt und dafür Provisionen in Höhe von rund 250.000 Euro kassiert hat. Daraufhin hatte er seinen Rücktritt von allen politischen Ämtern bis Ende August angekündigt. Etliche CDU EU-Politiker hatten aber einen sofortigen Rückzug gefordert. Dem ist Löbel nun gefolgt. Die USA wollen offenbar doch ihre Truppen aus Afghanistan abziehen. Eigentlich hatte US-Präsident Biden diesen Plan seines Vorgängers Trump nicht umsetzen wollen. Nun sagt US-Außenminister Blinken dem afghanischen Nachrichtensender Tolo News, dass die amerikanischen Truppen tatsächlich im Mai das Land verlassen sollen. Damit wollen die USA den Friedensprozess in Afghanistan voranbringen. Bernd Muschborowska für WDR aktuell. Blinken habe die Regierung in Kabul und die Taliban dazu aufgerufen, an einer Konferenz unter Vermittlung der Vereinten Nationen teilzunehmen, um über einen neuen Friedensplan zu sprechen. Dieser Plan, der ebenfalls von Tolo News veröffentlicht wurde, sieht unter anderem die Bildung einer Übergangsregierung vor und Neuwahlen auf der Grundlage einer neuen Verfassung. Die neue Verfassung soll auf der Grundlage des Islam als Staatsreligion basieren. Die bürgerlichen, politischen und kulturellen Rechte der Afghanen sollen geschützt werden, ausdrücklich die Rechte der Frauen. Weitere Meldungen im Überblick. Die Landesregierung hat jetzt die Anlaufstellen für die kostenlosen Corona-Schnelltests bekannt gegeben. In einer Verfügung der Landesregierung heißt es, dass ab heute unter anderem Ärzte, Apotheken, Rettungs- und Hilfsorganisationen mit der Durchführung beauftragt werden. Die Anzahl der Tests und der positiven Ergebnisse sollen den Gesundheitsbehörden täglich gemeldet werden. Die meisten Geschäfte in NRW machen ab heute wieder auf. Kunden müssen sich allerdings anmelden und ihre Kontaktdaten angeben. Außerdem darf nur eine begrenzte Zahl von Menschen ins Geschäft. Weniger streng sind die Auflagen für Buchläden und Schreibwarengeschäfte. Dort kann man auch ohne Anmeldung einkaufen. Die Staatsanwaltschaft Paderborn ermittelt nun offiziell gegen eine Mitarbeiterin des Kreisjugendamtes Höxter. Sie soll eine Akte im Fall des 100-fachen Kindesmissbrauchs von Lüchte nachträglich verändert haben. Bekannt wurde dies durch Zeugen, die vor dem Untersuchungsausschuss im NRW-Landtag ausgesagt haben. Die Staatsanwaltschaft sieht nun den Anfangsverdacht einer Straftat. WDR aktuell. Aus der Region. In Essen besetzen Aktivistinnen und Aktivisten aus der linken Szene seit dem Morgen mehrere leerstehende Häuser. Mit der Aktion wollen sie zum heutigen Weltfrauentag für Gleichberechtigung demonstrieren. Sebastian Auer, WDR Essen. Hier vor Ort in einer kleinen Seitenstraße ist die Polizei inzwischen mit mehreren Mannschaftswagen eingetroffen. Die Aktivisten haben ein kleines Zelt vor der Häuserzeile aufgebaut, spielen Musik. Und die Polizei schätzt, dass rund ein Dutzend Leute die leerstehende Häuserzeile besetzt hat. Die Aktivisten haben Plakate aus den Fenstern gehängt, auf denen für Frauenrechte demonstriert wird. Laut Polizei ist erstmal aber nicht geplant, die Häuser zu stürmen. Die alten Wohnhäuser sollen in Kürze abgerissen werden, weil der Baukonzern Hochtief dort seinen Firmensitz erweitern möchte. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen ist mal mehr, mal weniger stark bewölkt und es kann etwas regnen. In Bad Berleburg bei bis zu 2 Grad, in Düsseldorf 6 und in Gütersloh bis 7 Grad. Morgen fällt etwas Regen, im Süden des Landes auch Schneeregen. Im Laufe des Tages wird es aber freundlicher. Die Temperaturen steigen auf 1 bis 9 Grad und am Mittwoch ist es trocken. Erst am Abend zieht Regen auf. Das war WDR aktuell. WDR 2 Verkehrsservice. Es ist 13.05 Uhr. Die Autobahn 2 Oberhausen-Dortmund ist zwischen Recklinghausen Süd und Recklinghausen Ost in beiden Richtungen voraussichtlich bis 15 Uhr gesperrt. Da wird eine Weltkriegsbombe entschärft. Aktuell jeweils 3 Kilometer Stau vor den Abfahrten. Eine Umleitung führt über die A43, die A42 und die A45. A46, Heinsberg Richtung Düsseldorf, zwischen Grevenbruch und Kapellen, etwa 10 Minuten plus, 3 Kilometer Stau. Und die A46, Düsseldorf Richtung Wuppertal, zwischen Wuppertal-Oberbarmen und Wuppertal-Nord, etwa 10 Minuten plus, 2 Kilometer Stau in diesem Bereich. Allen unterwegs eine gute und sichere Fahrt. Hier ist WDR 2, das Mittagsmagazin.

instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know my bones. Oh, when love is dead, I'm loving angels instead. Die Affäre um Maskengeschäfte in der Union, so kurz vor zwei Landtagswahlen, ist weiterhin Thema. Hier ist das WDR 2 Mittagsmagazin. Und auch wenn die beiden Protagonisten Georg Nüßlein von der CSU und Nicolas Löbel von der CDU die Union-Fraktion verlassen haben, Löbel hat immerhin heute Mittag auch sein Bundestagsmandat niedergelegt, Nüßlein noch nicht. Der Vorwurf, die beiden hätten sich über Vermittlungsgeschäfte mit Corona-Masken bereichert. Beträge von 250.000 und 660.000 Euro für Maskendeals stehen da im Raum. Ist das jetzt einfach nur ein sehr ordentlicher Nebenverdienst, sage ich mal, oder geht das gar nicht? Roman Ebener von der Online-Plattform Abgeordnetenwatch. Guten Tag. Guten Tag, Herr Günther. Nebeneinkünfte, solange sie gemeldet werden, sind ja für Bundestagsabgeordnete in Ordnung. Sind Provisionen auch Nebeneinkünfte und wo ist da die Grenze zur Bestechung? Ja, das ist genau die Grundproblematik, die wir hier haben. Wir fordern, das muss auf jeden Fall auf den Tisch. Zum einen müssen sozusagen die Nebeneinkünfte transparent gemacht werden und zum anderen müssen aber auch Lobbytätigkeiten wie im Fall von Nüßlein und Ähnlichen verboten werden, um einfach Interessenkonflikte komplett zu vermeiden. Transparenter gemacht werden, was meinen Sie damit? Weil die Nebeneinkünfte werden ja gemeldet bei der Bundestagsverwaltung. Ja, das ist genau der Punkt. Einkünfte, die direkt an Abgeordnete gehen, werden sichtbar gemacht, aber Einkünfte wie im Fall von Nüßlein, die an eine Firma der Abgeordneten gehen, müssen überhaupt nicht sichtbar gemacht werden. Und dann gibt es auch noch Einkünfte an Abgeordnete, wo beispielsweise die Geldgeber nicht bekannt gemacht werden müssen. Und beides muss sichtbar werden. Was ich erstaunlich finde, sind diese Riesenbeträge, 250.000 Euro. Wie oft passiert denn sowas? Was verdienen denn Abgeordnete so nebenher? Ja, ganz genau wissen wir das leider nicht. Wir wissen nur, was sie offiziell angeben. Da hatten wir letztes Jahr mal eine Auswertung für diese Legislaturperiode gemacht und haben 25 Millionen an gemeldeten Nebeneinkünften gehabt. Aber eben nicht erfasst sind da die Fälle Nüßlein und Co. Da können wir überhaupt keine Angaben zur Größenordnung machen. Und genau das ist das Problem. Weil es eben über eine Firma gelaufen ist. Wer führt denn die Nebenher-Einkunftsgehaltliste an? Ja, ganz vorne mit dabei ist Peter Ramsauer, der bis letztes Jahr fast 900.000 Euro Einkünfte gemeldet hatte. Ganz vorne steht Sebastian Brehm, auch von der CSU, mit sogar 3 Millionen Einkünften. Allerdings muss man dazu sagen, die Höhe der Einkünfte ist nicht immer ausschlaggebend, weil gerade Unternehmer, die sozusagen selbstständig sind und die Einkünfte sozusagen ihres Betriebes angeben müssen, da mit drunter fallen. Aber auch hier fordern wir Klarstellungen, da sind die Regelungen auf jeden Fall irreführend und müssen verbessert werden. Nur um nochmal auf die Maskenbestellung zurückzukommen, wie ordnen Sie diesen Fall jetzt ein? Ja, das geht natürlich gar nicht. Abgeordnete dürfen unter keinen Umständen ihre Privilegien als Abgeordnete nutzen, um sich persönlich zu bereichern. Das ist ein absolutes No-Go. Und wann ist es okay, nebenher zu verdienen? Gemacht sind diese Regelungen dafür, dass Abgeordnete zum Beispiel ihren Beruf oder ihr Unternehmen nicht aufgeben müssen. Also beispielsweise der Handwerksmeister, der in den Bundestag einzieht für 4 oder 8 Jahre, dass er seinen Betrieb nicht stilllegen muss. Dafür sind die Regeln gemacht. Das soll quasi erhalten werden, aber alles andere, was da an Ausnutzung passiert, das muss unterbunden werden. Mehr Transparenz fordert Roman Ebener von der Online-Plattform Abgeordnetenwatch hier im WDR2-Mittagsmagazin zum Fall Nüßlein und Löbel, zwei Unionspolitiker mit Unternehmen, die ordentlich Provision für Maskendeals bekommen haben sollen. hurt. I feel your pain. All of our dirt is washed in the rain. I've walked that road. I felt that shame. No place is home, but times they are changing. Slow me down, 'cause we both know that the world's turned cold, and I just need you now. Keep holding on. Die Sendung mit der Maus wurde 50 Jahre alt gestern. WDR 2, Jörg Thaddäus. Und CML Maimouni gehört seit 2014 zum Mausteam. Sie macht Sachgeschichten, sie moderiert und sie hat eine besondere Bindung zur Sendung. Denn als CMs Vater aus Marokko kommt, der seine Tochter im Fernsehen bei der Maus gesehen hat, da hatte er, so ist es überliefert, Tränen in den Augen. Denn mit genau dieser Sendung hat er Deutsch gelernt. Die Maus hat schon ihren 50. gefeiert. Der Elefant soll von den ganzen Tequila-Shots total blau gewesen sein. Um mal einen kleinen Farbscherz zu machen. Es ist ein großes Fest und es ist ein Spektakel, dass es diese Maus gibt, dass da Leute sich Sachen ausgedacht haben vor 50 Jahren, die bis heute immer wieder neue Generationen von Kindern begeistern. Das liegt allerdings auch daran, dass sich Leute da drumherum gesellen, zur Mausfamilie zu gehören, die neu, die frisch, die jung sind, so wie unsere WDR-Kollegin Siham El Mamouni. Die sehen Sie immer wieder in den Sachgeschichten. Siham ist so weit gegangen, dass sie tatsächlich für die Maus und für den Regisseur und Erfinder Armin Maywald geklaut hat. Die Maus stiftet zum Klauen an, wenn das keine Schlagzeile ist. Und mein Gast ist die sehr erfolgreiche Radio- und Fernsehmoderatorin im WDR, nämlich Siham El Mamouni. WDR 2, Jörg Thaddäus. Heute Abend ab 19 Uhr und als Podcast auf wdr2.de. Yeah. Küchen. Hallo Sie, vom Radio. Jetzt mach ich mal einen Satz mit Mi und Da. Mi, Mensch, wir haben wieder geöffnet. Da geht Ihr Küchentraum endlich in Erfüllung. Ihre Meda Küchenfachmärkte sind ab sofort für Sie da. Jetzt können Sie wieder Ihre Traumküche vor Ort planen. Buchen Sie Ihren Einzelberatungstermin auf meda-küchen.de oder rufen Sie im Küchenfachmarkt an. Wir freuen uns auf Sie. Meda. Wer hier keine Küche findet, sucht keine. Ich habe Gipfel erklommen und Täler beschritten. Ich habe mich durch Wälder gekämpft und Wüsten bezwungen. Bin durch Lüfte geflogen und durch Meere getaucht. Alles für das Vermächtnis ewiger Weisheit. Und jetzt? Kenne ich nicht den Unterschied zwischen Met und Hag? Wer weiß denn sowas? Immer montags bis freitags um 18 Uhr im Ersten. Das bringt die neue Art des Einrichtens. Mehr Betten für süße Träume, mehr Platz für Kleider, mehr Rundum-Service, mehr Top-Angebote. Mehr für mein Schlafzimmer bei Hardeck. Woanders kaufen lohnt sich nicht. Unsere Filialen haben wieder geöffnet. Mit vielen Eröffnungsvorteilen und bis 22 Uhr. Mehr auf hardeck.de. Weißt du, Karle, was Dinkel bedeutet? Dinkel? Dinkel ist das Superfood aus Deutschland. Wo gibt's das? Im Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Bergsteiger Müsli von Seitenbacher. Endlich wieder Glücksgefühle. Endlich wieder zu Porta. Sichert euch 25% auf alle Möbel und Teppiche. Ohne Wenn und Aber. Alle Infos rund um eure Shoppingmöglichkeiten und Click and Meet. Jetzt auf porta.de. Wir freuen uns auf euch. Porta. Nachrichten aus Ihrer Region, Deutschland und der Welt. WDR aktuell. Um 13.30 Uhr mit Michaela Rensing. Guten Tag. Die Landesregierung hat jetzt die Anlaufstellen für die kostenlosen Corona-Schnelltests bekannt gegeben. In einer Verfügung der Landesregierung heißt es, dass ab heute unter anderem Ärzte, Apotheken, Rettungs- und Hilfsorganisationen mit der Durchführung beauftragt werden. Die Anzahl der Tests und der positiven Ergebnisse sollen den Gesundheitsbehörden täglich gemeldet werden. Der unter Druck geratene CDU-Politiker Löbel legt sein Bundestagsmandat mit sofortiger Wirkung nieder. Er soll Provisionen in sechsstelliger Höhe für die Vermittlung von Masken zu Beginn der Corona-Pandemie erhalten haben. Eigentlich hatte Löbel sein Mandat behalten wollen. Nun gab er bekannt, er wolle Schaden von seiner Partei abwenden. In Myanmar haben Sicherheitskräfte erneut auf Demonstrierende geschossen. Nach Medienberichten wurden dabei mindestens 5 Menschen getötet und weitere verletzt. Landesweit gingen erneut zehntausende Menschen auf die Straße, um gegen den Militärputsch von Anfang Februar zu protestieren. Die A2 bei Recklinghausen ist nach dem Fund einer Weltkriegsbombe gesperrt. In beiden Fahrtrichtungen zwischen den Anschlussstellen Recklinghausen Süd und Ost. Voraussichtlich um 15 Uhr wird die Autobahn wieder freigegeben. Das war WDR aktuell. Immer um 9:30 aus Ihrer Region. Die Lokalzeit auf WDR 2. Nachrichten von Rhein und Ruhr mit Uli Spinrad. Guten Tag. Essen. Seit heute Morgen haben Aktivisten aus der linken Szene mehrere leerstehende Häuser besetzt. Sie demonstrieren zum Weltfrauentag für Gleichberechtigung. Sebastian Auer, WDR 2 Essen. Hier vor Ort in einer kleinen Seitenstraße ist die Polizei inzwischen mit mehreren Mannschaftswagen eingetroffen. Die Aktivisten haben ein kleines Zelt vor der Häuserzeile aufgebaut, spielen Musik. Und die Polizei schätzt, dass rund ein Dutzend Leute die leerstehende Häuserzeile besetzt hat. Die Aktivisten haben Plakate aus den Fenstern gehängt, auf denen für Frauenrechte demonstriert wird. Laut Polizei ist erstmal aber nicht geplant, die Häuser zu stürmen. Die alten Wohnhäuser sollen in Kürze abgerissen werden, weil der Baukonzern Hochtief dort seinen Firmensitz erweitern möchte. In Düsseldorf und im Kreis Wesel wird am heutigen Weltfrauentag die Aufteilung der sogenannten Pflegearbeit unter Paaren thematisiert. Weil sich gerade in Corona-Zeiten vor allem Frauen um Kinder, Haushalt oder pflegebedürftige Angehörige kümmern, hat der Kreis Wesel einen Wegweiser erstellt. Mit ihm sollen Paare die Aufgaben fairer verteilen. Monika Seibel leitet die Fachstelle Frau und Beruf. Es ist einmal so die Möglichkeit, diesen Wegweiser alleine für sich zu bearbeiten, aber auch gemeinsam. Es ist wie so ein kleines Arbeitsheft, wo man auch die Möglichkeit hat, selbst aktiv was einzutragen, wie zum Beispiel, wer ist für wie viele Stunden täglich aus dem Haus oder wer übernimmt die Routinearbeiten zu Hause. In Krefeld gibt es heute zum Weltfrauentag ein Online-Theater zu berühmten Frauen der Geschichte. Korschenbruch. Die Stadt wechselt in den nächsten Wochen die Ortseingangsschilder aus. Dann steht der jeweilige Ortsname auch auf Plattdeutsch auf dem Schild. Der NRW-Landtag hatte 2017 entschieden, dass solche Schilder erlaubt sind. In Norddeutschland sind sie schon lange üblich. Mehrere Korschenbrucher Heimatvereine hatten sich für die neuen Schilder eingesetzt. Und das Wetter an Rhein und Ruhr, viele Wolken und örtlich auch Regen. Ab und zu kann es mal auflockern. Das Ganze bei kühlen Temperaturen. Im Moment 4 Grad in Herne und 6 in Brüggen. Morgen Vormittag gibt es etwas Regen. Später wird es freundlicher bei 6 bis 9 Grad. Und am Mittwoch erst trocken. Dann kommt Regen und es wird etwas milder. Wir sind der Westen. WDR 2. Verkehrsservice. Es ist 13.33 Uhr. Die Autobahn 2 Oberhausen-Dortmund ist zwischen Recklinghausen-Süd und Recklinghausen-Ost in beiden Richtungen voraussichtlich bis 15 Uhr gesperrt. Da wird eine Weltkriegsbombe entschärft. Aktuell jeweils 3 Kilometer Stau vor den Abfahrten. Umleitung führt über die A43, die A42 und die A45. Und dann haben wir noch die A46 für Sie, Düsseldorf Richtung Wuppertal, zwischen Wuppertal-Oberbarmen und Wuppertal-Nord. Etwa 10 Minuten plus 2 Kilometer Stau. Hier ist WDR 2, das Mittagsmagazin mit Ralf Günther. Der dampfende Mittags-Darjeeling-Tee steht dampfend vor uns, die Scones und das Shortbread daneben. Wir widmen uns dem britischen Königshaus. Ich hoffe, dass ich unsere Royals-Expertin Marlies Schaum hier im WDR2-Mittagsmagazin gleich nicht enttäusche, wenn wir über das Interview von Prinz Harry und Meghan, der Herzogin von Sussex, sprechen. Immerhin habe ich ja 4 Jahre in London gelebt und die Royals fand ich immer schon spannend. Also, wir sprechen mit einem Mann, den Meghan und Harry wahrscheinlich eher als Feind sehen, nämlich Tony Patterson von der britischen Presse, von iNewspaper, gleich hier im WDR 2 Mittagsmagazin. Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your hair. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. The sun's reflected by the WDR 2. Hier ist das WDR 2 Mittagsmagazin. Es ist Montag. Wer mit Oprah Winfrey in den USA spricht, der spricht im Grunde mit den ganzen USA oder mit der ganzen Welt quasi. Sie ist seit Jahrzehnten die einflussreichste und auch gleichzeitig reichste Frau in den US-Medien. Gestern Abend in den USA Oprah Winfreys Tell-All-Interview, wie es dort heißt, mit Meghan und Harry. Also ein Interview, wo über alles gesprochen wird, keine Tabus. Die beiden flüchtigen Royals können wir uns heute Nachmittag im deutschen Fernsehen dann anschauen. Es ging um die englische Klatschpresse, es ging um Meghans Selbstmordgedanken und um Rassismus im britischen Königshaus. It takes so much courage to admit that you need help. Mm-hmm. My grandmother and I have a really good relationship. I went to the institution and I said that I needed to go somewhere to get help. And I was told that I couldn't, that it wouldn't be good for the institution. Tony Patterson, englischer Journalist, hat früher viele Jahre für The Independent geschrieben und macht das heute für The I Newspaper. Guten Tag. Guten Tag. Wie kommt denn das Enthüllungsinterview bei den Royals, aber auch bei Ihren Landsleuten heute so an? Ich denke, das ist auf der einen Seite schockierend. Auf der anderen Seite haben viele Leute sowas fast erwartet. Es ist fast eine Wiederholung der Diana-Geschichte, wo ein Mitglied der königlichen Familie sich als Opfer darstellt und beklagt sich über die sehr traditionsbewusstes Vorgehen. Und manche würden sagen, ganz altmodisches Vorgehen der königlichen Familie. Und man sieht eigentlich, dass Meghan eigentlich nicht gewusst hat, womit sie zu tun haben würde, als sie da reingegangen ist in diese Familie. Sie sagen, als Opfer darstellt? Stellt sich Meghan als Opfer dar oder ist sie ein Opfer geworden? Ich denke, es spielt jede Menge Fake News eine Rolle in dieser Geschichte. Ob sie wirklich ein Opfer war, das werden wir am Ende wahrscheinlich nicht wissen, weil es ein regelrechter Krieg ausgebrochen ist. Aber es ist nicht möglich, das alles zu beweisen. Auf der anderen Seite in England tauchen jetzt Gerüchte auf, dass sie sich sehr schlecht benommen hat mit ihrem Personal im königlichen Kensington Palace und einige gemobbt hat. Das ist Meghan. Es ist ein regelrechter Boulevardkrieg ausgebrochen in England momentan. Ja, und dazu hat Prinz Harry vor ein paar Tagen schon mal in einem anderen Interview gesagt, dass die britische Presse dabei war, seine Psyche zu zerstören und er hätte das getan, was jeder Ehemann und Vater tun würde, nämlich die Familie in Sicherheit bringen. Sie haben eben einmal gesagt, da ist ein regelrechter Krieg ausgebrochen. Wie geht dieser Krach weiter? Wie geht er möglicherweise zu Ende? Schwer zu sagen. The Queen hat gesagt, dass sie dieses Interview überhaupt nicht anschauen wird. Es wird eine Reihe von Spekulationen in der Boulevardpresse geben. Und man wird sehen, wie es weitergeht mit den Behauptungen im Königlichen Haus über diese Mobbing-Vorwürfe gegen Meghan. Aber müssen wir sehen. Ich meine, die beiden haben eine zukünftige Karriere in den Vereinigten Staaten so ausgeplant, wo sie öfters im Fernsehen auftauchen sollen. Und vielleicht gibt es mehr zu sagen von Seiten von Harry und Meghan über die königliche Familie. Und aber ob die Familie dann direkt zurückschießen wird, glaube ich nicht. Also nur wenn die persönlich attackiert werden. Und bis jetzt ist niemand persönlich, also namentlich genannt, der also was Schlechtes gemacht hat in der königlichen Familie. Die haben davon Abstand gehalten. Sagt Tony Patterson von iNews über das Interview von Oprah Winfrey mit Prinz Harry und Meghan, der Herzogin von Sussex. Infos, die ich brauche. Musik, die ich mag. WDR 2. Wir sind der Westen. My dear, the stairs creak. as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. 'Cause though the truth may bury this, ship will carry our body safe to shore. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. Though the truth may bury this, ship will carry our body safe to shore. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now we're truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. WDR 2 ist hier. Heute ist Weltfrauentag. Gibt es da was zu feiern? Hat sich was verbessert, zum Beispiel bei der Vereinbarkeit von Arbeit und Familie? Das ist ja gerade seit dem Frühjahr des vergangenen Jahres ein Riesenthema durch Corona, denn in der Pandemie sind es dann doch eher wieder die Frauen, die zu Hause bleiben, die sich um die Kids kümmern, die das irgendwie schon schaffen. Schatz, du schaffst das alles mit Homeoffice und Homeschooling und Betreuung und Haushalt. Man ist ja total zerrissen. Also ich mache ja beides total gerne. Ich liebe meinen Job. Und ich liebe meine Kinder und ich sehe dann halt, dass man kann das nicht einfach von heute auf morgen doppelt machen. Das geht einfach nicht. Das sind zwei Jobs. Dieses tägliche Antreiben, dass halt eben alles läuft, das hält dich irgendwie so dermaßen am Laufen und unter Spannung, dass es einfach weitergeht. Ne? Für mich persönlich ist es die Hölle. Also es ist ganz viel Geschrei tatsächlich. Und das macht einen unzufrieden. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey von der SPD sagt, um Jahrzehnte in die 50er Jahre zurückkatapultiert wurden wir durch die Pandemie nicht, aber in den Familien, in denen es auch vor Corona schon eher partnerschaftlich verteilt war, da ist es auch so geblieben. Wenn allerdings vor Corona schon die Frauen weniger an der Erwerbsarbeit beteiligt waren und eben mehr familiäre Sorgearbeit übernommen haben, dann hat sich das jetzt nochmal verstärkt, wenn einer eben zu Hause bleiben muss, dann wägt die Familie ab. Es ist dann so, dass derjenige mit dem geringeren Einkommen eher zurücktritt beim Beruf. Und das sind meistens die Frauen. Und das ist das Problem, was wir nach wie vor heute noch haben. Und um dieses Problem zu lösen, geht es eigentlich relativ einfach. Ne? Erstens, Frauen müssen für die gleiche Arbeit das gleiche Geld verdienen. Und zweitens, alle brauchen gleiche Karrierechancen. Da darf das Kinderkriegen niemanden zurückwerfen. Und das sind halt eben meistens die Frauen. So, das als kleine Ansage von mir. Weltfrauentag heute. Hier ist WDR 2. What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me no more.